Klasse. Meister Papa putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Meister Papa! Los! Nimm den Husten nicht so schwer, jetzt kommt der Hustinettenbär. Mit Kräuter Hustinetten, Hustinetten. Der Werbepsychologe! Kinder lieben Schreiberbücher! Ich verfolg dich in der Stadt und quäle dich in deinem Kopf. Ich zerr dich in ein Kaufhaus rein und du denkst, da wolltest du hinein. Ich leg deinen Willen still und du tust alles, was ich will. Ich hämmer dir die Werbeslogans ein und du kaufst deine Seele ein. Ich hämmer dir die Werbeslogans ein und du kaufst deine Seele ein. Ich bin der Werbepsychologe und ich hab dich voll in der Hand. Du siehst vor Freiheit nicht mehr deine gläserne Wand. Ich sag dir nur, wie glücklich wir sind und du klopfst wie ein kleines Kind. Ich sag dir nur, wie frei wir sind und du freust dich wie ein kleines Kind. Du bist nur ein Konsumtourist. Das ist alles, was du bist. Ich jag dich über die Konsumrennbahn und du kaufst alles in deinem Wahn. Ich bring dich nach Haus, doch du hängst nur rum. Lass dich nicht in Ruhe, bleib so stumm. Die Einkaufstüten, die schmeißt du gleich weg. Morgen kaufen wir aber bestimmt keinen Dreck. Die Einkaufstüten, die schmeißt du gleich weg. Morgen kaufen wir aber bestimmt keinen Dreck. Ich bin der Werbepsychologe und ich hab dich voll in der Hand. Du siehst vor Freiheit nicht mehr deine gläserne Wand. Ich sag dir nur, wie glücklich wir sind und du klopfst wie ein kleines Kind. Ich sag dir nur, wie frei wir sind und du freust dich wie ein kleines Kind. Ich bin der Werbepsychologe. Ich bin der Werbepsychologe. Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe. Ich bin der Werbepsychologe, Psychologe, Psychologe. Ich bin der Werbepsychologe.